Geheimnis der Palina Oskarowna. Archäologische Intrige in vier Teilen von Pieralberto Marquet. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Musik Patrick Ehinger. Regie Burkhard Ax. Erster Teil. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Michel. Dieser Himmel verspricht nichts Gutes. Ja, sieht nach Sturm aus. Immer unterwegs, was, Herr Doktor? Sind Sie schon bei den Rigauds gewesen? Da komme ich gerade her. Stimmt es, dass es sehr schlimm steht um die kleine Mariette? Aber nein. Dass sie nur schwer wieder auf die Beine kommen wird? Mariette ist außer Gefahr. Sie braucht jetzt eine Spezialbehandlung. Morgen bringen wir sie nach Paris. Ah, nach Paris. Das wird aber eine Stange Geld kosten. Ach, das Geld. Sicher ist das ein Problem, aber wenn es um das Leben meines Kindes geht, findet man schon eine Lösung. Meinen Sie das wirklich? Sehe ich aus, als ob ich scherze. Na dann. Gute Nacht, Herr Doktor. Gute Nacht. Und du mach besser keine Geschichten, das rate ich dir. Umso schneller ist alles vorbei. Ja, auf freiem Feld werden wir keinen Ärger kriegen. Nimm ihm den Knebel ab, Hallet. Das kommt schon. Na, Doktorchen? Geht's jetzt besser? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Oh, so viel Aufmerksamkeit für einen unbedeutenden kleinen Provinzarzt, der noch nicht mal Geld hat. Oh, da kann man sich schon wundern, was? Kommen Sie doch zur Sache. Immer mit der Ruhe. Mach ihm doch mal eine Zigarette an, Khaled. Ich rauche nicht, danke. Oh, wer sagt denn, dass Zigaretten nur zum Rauchen gut sind? Pass auf, Doktorchen. Du kannst hier ohne einen Kratzer rauskommen, aber auch tot. Das hängt ganz von dir ab. Du kapierst besser gleich, dass wir genug Mittel haben, um dich zu überzeugen. Also, worum geht's? Oh, bloß um ein paar Informationen. Und dann Maul halten, das ist alles. Wer ist Palina Oskarowna? Was? Was wollen Sie von ihr? Kümmer dich nicht um Sachen, die dich nichts angehen. Was weißt du von ihr? Los, red schon! Was alle hier im Ort wissen. Das heißt, ziemlich wenig. Das hätte man sich denken können. Wer ist sie? Eine ausländische Dame, die sich vor ein paar Jahren hier niedergelassen hat. Woher ist sie gekommen? Das haben nicht mal die Neugierigsten rausgekriegt. Wie alt ist sie? Weiß ich nicht genau. So um die 70 nehme ich an. Moment mal, was macht sie? Wovon lebt sie? Sie bleibt fast immer zu Hause. Geht wenig aus. Sie hat weder Freunde noch Bekannte hier im Ort. Jedenfalls sagen das die Leute. Ist sie Witwe? Keine Ahnung. Womit beschäftigt sie sich? Woher soll ich das wissen? Hat sie nie von ihren Reisen nach Ägypten gesprochen? Nein. Von Archäologie? Von Professor Cavendish? Von einem Pharaonengrab? Nein, nie. Ich glaube, Sie haben sich in der Person geirrt. Was du glaubst, interessiert uns nicht. Pass auf, Doktorchen, lass uns nicht die Geduld verlieren. Du könntest es bereuen. Wie ist Ihr Haus? Ich bin nie drin gewesen. Willst du uns weismachen? Eine 70-jährige Frau ist nie krank gewesen? Du bist noch nie zu ihr gerufen worden. Es ist kein Geheimnis. Niemand aus dem Ort hat je das Haus von Madame Oskarowna betreten. Das wissen alle hier. Mann, war sie nie krank? Nicht, seit ich sie kenne. Was für ein Verhältnis hast du zu ihr? Sie ist ein paar Mal zu mir in die Praxis gekommen. Wozu? Na los, red schon! um mir eine Spende zu bringen. Geld für die Ärmsten der Kranken. Ihre Kohle interessiert uns nicht. Mann, uns interessiert Ihre Gesundheit, und zwar viel mehr als deine. Fahr los, Fuhrt. Ich kümmere mich schon um ihn. Ein lebendiger Mann kann weniger lästig sein als ein Toter. Jedenfalls vorläufig, Doktorchen. Wenn wir dich noch mal brauchen, holen wir dich wieder. Ich rate dir, mach keine Spiränzchen. Am Ortseingang setzen wir dich ab und du verschwindest sofort in dein Bettchen. Kein Wort zu irgendwem, sonst bist du erledigt. Klar? Hallo? Ja, die Gendarmerie. Ich bin der Kommandant Jean-Paul Cornu persönlich. Ach, Sie sind es, Herr Doktor. Ja, ich habe schon geschlafen, aber das macht nichts. Reden Sie nur. Was? Entführt, in ein Auto gezerrt? Bedroht? Madame Oskarovna? Sie können gar keine Anklage erheben. Ich darf es niemand anderem sagen. Unglaublich. Und was nun? Sicher kann ich morgen früh bei Ihnen vorbeikommen. Wie früh? Ich soll sagen, dass ich krank wäre. Auch zu meiner Frau? Ja gut, die ist eine Schwatztante, wenn die rauskriegt, was wirklich passiert ist, weiß es am nächsten Tag der ganze Ort. Und welche Krankheit soll ich haben? Kopfweh. Bauchschmerzen. In Ordnung, Herr Doktor. Also, bis morgen früh. Gute Nacht. Gibt's was Neues? Nichts. Und bei Ihnen? Seit 14 Tagen lasse ich das Haus der Madame Oskarovna überwachen, aber da ist absolut nichts Auffälliges zu sehen. Die Sache wird immer rätselhafter. Trotzdem bin ich überzeugt, dass früher oder später was passieren wird. Sonderbar. Dies ist immer ein ruhiger Ort gewesen. Allerdings manchmal haben die Frauen schon recht. In welchem Sinne? In dem Sinne, dass meine Frau diese Madame Oskarovna immer ein bisschen eigenartig gefunden hat. Ihrer Meinung nach stimmt bei der irgendwas nicht. Die Messe muss zu Ende sein. Ich glaube, es ist besser, wenn man uns nicht so oft zusammensieht. Auf Wiedersehen, Herr Kommandant. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Hoffen wir, dass die Sache gut ausgeht. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Madame Oskarovna. Wie geht's Ihren Kranken? In dieser Jahreszeit gibt's davon leider Gottes reichlich. Darf ich ein Stückchen mit Ihnen gehen? Aber gern. Ist mir ein Vergnügen. Und erlauben Sie, dass ich mich auf Ihren Arm stütze? Ich bin heute ein bisschen müde. Aber gewiss doch. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ach, es sind die Jahre, Herr Doktor. Sie gewähren mir das Privileg, mich Ihres Armes zu bedienen, ohne zu erröten. Aber Sie bringen auch einige Gebrechen mit sich. Ach doch. Haben Sie Neuigkeiten von der kleinen Mariette? Gestern habe ich einen Brief aus Paris bekommen. Es geht ihr sehr gut. Wie schön. Ach, das freut mich wirklich. Wann wird die Kleine wieder nach Hause können? In ein paar Wochen. Dann wird es doch sicher nötig sein, dass Madame Rigaud hinfahren kann, um sie abzuholen. Madame Rigaud nach Paris? Ja, sicher. Was ist Besonderes daran? Hier, nehmen Sie in diesem Umschlag, da ist alles Nötige. Seien Sie so gut und kümmern Sie sich um alles. Und bitte wie immer, Sie sollen nicht wissen, woher es kommt. Ja. Ich werde mich Ihnen dankbar erweisen. Seit einiger Zeit kommen Sie mir irgendwie besorgt vor. Gibt es etwas, das Ihnen Probleme bereitet? Nein, nein. Es ist eher... Entschuldigen Sie, wenn ich mir die Frage erlaube, Madame Oskarovna, aber fühlen Sie sich nicht ein bisschen einsam? Hm? So immer in Ihrem Haus eingeschlossen? In meinem Haus? Da fühle ich mich sehr wohl. Es ist wie ein Buch mit Erinnerungen. Manche davon sind gut, andere weniger. Aber alle in gleicher Weise wertvoll. Nein, ich fühle mich nicht einsam. Nicht mehr als wir alle. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Aber lieber Doktor, ich weiß Ihr Interesse zu schätzen. So, da wären wir. Haben Sie vielen Dank für Ihre Begleitung. Keine Ursache, Madame. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Madame. Und geben Sie Acht auf sich. Sie sehen müde aus. Wer ist da? Ich bin's. Mach auf, Khadija. Ach, ich komme schon, ich komme schon. Wieso schließt du dich ein? Weil jemand ist gekommen und hat an die Tür geklopft. Wer ist gekommen? Ach, das werde ich auch gern wissen. Ich war in der Küche. Ich habe genau gehört, wie die Gartentür aufging und dann war jemand an der Haustür. Ich bin hingegangen, um nachzusehen. Niemand. Ich bin ums ganze Haus rumgegangen. Niemand. Da habe ich die Tür zugeschlossen. Das wird der Wind gewesen sein. Ich bin ganz sicher. Da war jemand. Ich habe Schritte gehört. Das hast du dir eingebildet. Wenn da wirklich niemand gewesen ist, dann war das Ganze ein Zeichen. Solche Sachen, die fühle ich, Madame. Auch wenn Sie mir nicht glauben. Ein Sturm. Er ist im Anzug. Hoffentlich kommt Jack bald. Bis zum Bahnhof sind es fast 15 Kilometer. Mit der Kutsche dauert das eine Weile. Wenn Sie nicht mitkommen, fahre ich nicht. Aber Khadija, du weißt doch, dass ich nie mehr nach London zurück will. Ich auch nicht. Ja, freust du dich denn nicht, deinen Vetter Hassan wiederzusehen? Nach so vielen Jahren? Du wirst seine Kinder kennenlernen. Er wird dir von der Heimat erzählen. Ach, mein Vetter Hassan. Ich will sie hier nicht alleine lassen. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin unruhig. Du fährst heute. Und du wirst sehen, wenn du zurückkommst, dann wirst du mir recht geben. Bonsoir, Madame. Ah, das ist Jacques. Khadija, bist du fertig? Bin fertig. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Danke, Jacques. Also, Madame. Also, du ruhst dich jetzt aus und bist ganz ruhig, ja? Darf ich Sie wenigstens umarmen? Du darfst alles. Umarm mich, meine Liebe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Madame. Auf Wiedersehen. Madame, geben Sie auf sich Acht. Wiedersehen, Khadija. Gute Reise. Auf Wiedersehen, Madame. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Luxor, Kairo, London. Oh, Orfeit, wir waren so glücklich, als wir aufbrachen. Erinnerst du dich? Und Khadija hatte wie immer ihre Vorahnungen. Und dann, nachdem du die arme Khadija, bei der Rückkehr hat sie sich fast nicht getraut, mich anzusehen, als ob auch sie ein bisschen mit Schuld wäre wegen ihrer Vorahnungen. Ich gestehe, um mich vom Gegenteil zu überzeugen, muss ich mir manchmal deine Worte wiederholen. Unsinn, absurder Aberglauben, hast du gesagt. Wenn du das sagtest, konnte es gar nicht anders sein. Weißt du, nach Khadijas Abreise bin ich einen Moment ganz verwirrt gewesen. Ich habe mich vor dem leeren Haus gefürchtet. Es ist das erste Mal, dass ich allein zurückbleibe. Verstehst du? Dafür habe ich dann entdeckt, dass dies hier mein Lieblingsort ist. Sie versucht immer, mich woanders hinzudrängen, um mich zu beschützen, aber ich fühle mich hier sehr wohl mit dir. Zwischen unseren Sachen. Erinnerst du dich? Heute Nacht wird's Sturm geben. Ach, schon 22:30. Wie schnell die Zeit mit dir vergeht, Alfred. Was für ein schöner Abend. Hab vielen Dank. Gute Nacht, Lieber. So spät noch Licht im Haus der Alten. Mhm. Diese griesgrämige Pute muss auch noch verrückt sein. Wer? Na, die Oskarowna. Ach. Sehen Sie nicht? Das ist doch Ihr Haus. Ach, bei diesem Wind kann ich kaum sehen, wo ich hintrete. Aber die Madame Oskarowna, die scheint mir weder verrückt noch griesgrämig zu sein. Kennen Sie sie gut, Charlotte? Ach, nein, nein. Aber wenn ich ihr begegne und sie grüße, antwortet sie immer sehr freundlich. Übrigens muss sie einen Haufen Geld haben. Mhm. Sie lebt seit Jahren von ihrer Rendite. Immer verbarrikadiert in einem Haus, in das noch nie jemand aus dem Ort seinen Fuß gesetzt hat. Mhm. Also für mich gibt es da etwas, das sie zu verheimlichen hat. Ach, Rachel, mhm. Das ist doch nur Klatsch und Tratsch. Für mich ist die Madame Oskarowna eine ehrenwerte Person. Sie lebt eben sehr zurückgezogen, das ist alles. Und wie es scheint, hat sie vielen Leuten hier im Ort geholfen. Ja, ja, sehr ehrenwert, mhm. Wie Sie sagen. Und jetzt ist heute diese andere Alte, die bei ihr wohnt, die mit dem ausländischen Namen weggefahren. Ja. Ich wette, sie haben sich gestritten. Ach. Und Madame hat sie vor die Tür gesetzt. Khadija heißt sie. Angel, meinen Sie nicht, Sie haben ein bisschen zu viel Fantasie. Fantasie? Und was war mit der Geschichte mit den Briefen? Hm? Konstantin, der Briefträger, hat mir nämlich erzählt, Halb 12 schon. Schwer einzuschlafen. Bei einem solchen Unwetter. Oh mein Gott. Das scheint mir jetzt aber nicht der Wind zu sein. Schritte unten im Arbeitszimmer. Wie kann das sein? Wer ist da? Ist da jemand? Wer ist da drin? Niemand? Los, kommen Sie raus! Ihre Haare sind hinter der Sofalehne zu sehen. Bitte entschuldigen Sie. Was machen Sie hier? Wonach haben Sie gesucht? Ich sehe doch, Sie haben hier überall rumgewühlt. Zwischen den Büchern, auf dem Schreibtisch. Ich sag's Ihnen gleich. Ich habe kein Geld im Haus. Madame, mir scheint, der Erschrockenere von uns beiden sind Sie. Sie machen das wohl zum ersten Mal, junger Mann. Glauben Sie mir, Madame, ich bin kein Dieb. Ja, vielleicht noch nicht, umso besser. Glauben Sie nicht, dass ich außergewöhnlich mutig wäre. In meinem Alter, was kann mir da schon noch Angst machen? Der Tod? Naja, ein bisschen vielleicht, ich leugne es nicht, aber im Grunde ein Tag mehr, einer weniger, was ändert das schon? Sie dagegen, Sie haben das ganze Leben noch vor sich. Warum wollen Sie sich unbedingt in Schwierigkeiten bringen? Nun! Was ich suchte, Madame, das habe ich schon zwischen diesen Papieren gefunden. Ach, sind Sie gekommen, um Dokumente zu stehlen? Ich wiederhole, Madame, ich bin nicht gekommen, um etwas zu stehlen. Sie werden zugeben, dass die Umstände eine ganz andere Sprache sprechen. Ich weiß nicht, wie ich mich dafür entschuldigen soll, dass ich auf diese Weise in Ihr Haus eingedrungen bin. Aber ich hatte keine andere Wahl. Oder besser gesagt, Sie haben mir keine gelassen. Ich? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich mich vorstellen? Wenn Sie das für richtig halten. Mein Name ist Julien Berthomieu. Ich bin Archäologe, spezialisiert auf das alte Ägypten. Archäologe? Und zufällig Kleptomane, wie? Madame. Ist es Ihre übliche Art, Besuche zu machen? Sagt Ihnen mein Name nichts? Nein, gar nichts. Sie sagten, Sie hätten schon gefunden, was Sie suchten? Ja, einen Beweis. Was für einen Beweis? Lassen Sie mich Ihnen das erklären. Ich bitte darum. Es geht um das Grab von Pharao Amenubis III. Ich habe mir vorgenommen, die Arbeit von Professor Cavendish fortzusetzen und seine Entdeckung eines bisher unbekannten Pharaos zu beweisen. Leider hat der Tod ihn daran gehindert, sein Werk zu vollenden. Einige Wissenschaftler, sie versuchen nun die Ansicht zu verbreiten, dass der Professor einer Täuschung aufgesessen sei. Andere bezeichnen ihn geradezu als einen Mythomanen, einen Verrückten. Das Ganze ist eine Schande. Verstehen Sie jetzt, Madame? Nein, ich verstehe nicht. Und ich sehe auch nicht, was ich mit diesen Dingen zu tun haben soll. Mir scheint, Sie verwechseln mich mit einer anderen. Ihr alter Freund, Professor Brighton, hatte mir schon vorausgesagt, dass Sie so reagieren würden. Aber dieses Foto dort, an der Wand hinter Ihnen, Sie und Ihr Gatte, Professor Cavendish, und hier seine Papiere, seine Aufzeichnung, dieses Arbeitszimmer, das alles bezeugt das Gegenteil dessen, was Sie behaupten. Ja, ich bin die Frau auf dem Foto dort, aber Professor Cavendishs Ehefrau gibt es nicht mehr. Sie ist verschwunden. Ausgelöscht. Tot. Gestorben mit ihrem Mann. Ist das klar? Sie waren seine engste Mitarbeiterin. Sie sind ihm überall hin gefolgt. Sie wissen doch sicher... Auch Sie, also wie? Wie diese Meute von Schakalen, die über ihn hergefallen sind, um mehr zu erfahren. Unter dem Vorwand, seine Arbeit fortzusetzen. Sein Gedenken zu ehren. Leute, die sich nie für ihn interessiert hatten, weder für sein Leben noch für seinen Tod, die nur eins kennen, Gier nach Erfolg und Berühmtheit. Es gibt auch ein Interesse an der Wissenschaft, Madame. An der Wissenschaft, die das wichtigste Erbe ist. Manchmal sogar noch wichtiger als die persönlichen Gefühle. Ja, das behaupten viele, aber nur wenige verhalten sich danach, allzu wenige. Ihr Gatte zum Beispiel. Ja, aber der ist tot. Ermordet. Das ist so gut wie sicher. Von jemandem, den man nie gefunden und auch nie richtig gesucht hat. Wenn Ihre Beweggründe wirklich die sind, von denen Sie sprechen, und die Professor Brightons Vertrauen mir bestätigen sollte, dann machen Sie es wie mein Mann. Geben Sie sich nie geschlagen und verlassen Sie sich nur auf Ihr Talent. Alle Dokumente der letzten Expedition sind bei der Direktion der British Studies of Egyptology hinterlegt worden. Es wird nicht schwer für Sie sein, einen Blick zu erhalten. Viel Glück. Es gibt da einige Dinge, über die nur Sie mir Auskunft geben können, Madame. Nein, es gibt nichts mehr, was ich noch wüsste. Nichts mehr, was nicht zusammen mit Mrs. Cavendish verschwunden ist. Und jetzt haben Sie bitte die Güte, dieses Gespräch als beendet zu betrachten. Jetzt zwingen Sie mich nicht, jemanden zu Hilfe zu rufen, um mich von Ihnen zu befreien. Was ist? Warum stehen Sie da wie angewurzelt mit den Händen in den Taschen? Haben Sie eine Waffe, um mich zu bedrohen? Ich sagte Ihnen doch schon, der Tod Macht mir keine Angst. Ich werde gleich gehen, Mrs. Cavendish, aber ich bitte Sie vorher noch, diesen Brief hier zu lesen. Er ist von Ihrem Mann, bitte. Von wem? Von Ihrem Mann. Ihr Mann war mein Professor an der Universität. Ich habe ihn mehrere Male geschrieben und Sie um ein Gespräch gebeten, aber Sie haben meine Briefe nie beantwortet. Professor Brighton hatte mich über Ihre Identität ins Bild gesetzt. Um Sie zu sehen und Ihnen die Worte Ihres Mannes zu überbringen, habe ich mich wie ein Dieb in Ihr Haus geschlichen, wofür ich mich hiermit noch einmal entschuldige, aber bitte, bitte lesen Sie. Lieber Julien, danke, dass Sie mich über den glänzenden Ausgang Ihrer Prüfungen informiert haben. Sie sollen wissen, dass ich Sie unter meinen Schülern immer als den Besten betrachtet habe. Ich bin sicher, wenn Sie Ihre Promotion erst einmal abgeschlossen haben, werden Sie Bedeutendes leisten, wozu ich Ihnen meinerseits viel Glück wünsche. Mögen Ihre Erfolge Ihrer Gewissenhaftigkeit und Ihrem Engagement entsprechen. Eines Tages werde ich hoffentlich das Vergnügen haben, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Sobald ich wieder in London bin, können Sie auf meine Hilfe bei der Lösung eventueller Probleme in Ihrer Dissertation rechnen. Danke für die Erinnerung, die ich mit aufrichtiger Wertschätzung erwidere. Ihr Alfred Cavendish. Und was wäre dann dieses, Ihr Projekt? Die Erforschung des Grabes fortzusetzen. Um ein für alle Mal die Wahrheit über Hamenubis III. Und seine Dynastie festzuschreiben. Ach, man kann nicht sagen, dass es Ihnen an Enthusiasmus fehlt. Es gibt aber Schwierigkeiten, die weder mein Enthusiasmus noch meine Hartnäckigkeit überwinden können. Bitte, dann nehmen Sie doch Platz und erklären Sie mir das genauer. Danke, Madame. Bei den französischen Ägyptologen genießen die Seminare von Professor Cavendish immer noch höchstes Ansehen. Wenn es Paris jetzt gelingen würde, die Richtigkeit der Thesen Ihres Mannes zu beweisen, nachdem sich London so ablehnend verhalten hat, dann wäre das ein sensationeller Erfolg. Und worin bestehen die Schwierigkeiten? Ich habe noch nie an einer Ausgrabung teilgenommen. Das Einzige, was ich vorweisen kann, ist, dass ich die Arbeit Ihres Mannes zu einem großen Teil besser kenne als andere. Aber es ist zu wenig, um einen Forschungsauftrag und die nötigen Mittel zu bekommen. Ja, und nun? Professor Duroc, der bereit wäre, die Sache neu zu versuchen, ist überzeugt, dass Ihr Mann etwas sehr Wichtiges entdeckt hat, was nicht in seinem letzten Bericht auftaucht. Etwas, worüber Sie, Madame, Bescheid wissen. Die neue Expedition kann ohne weiteres organisiert werden, wenn Sie bereit sind, die Leitung zu übernehmen oder sich zumindest daran zu beteiligen. Nein, das nicht. Ich bitte Sie, das nicht. Und es sind nicht die Jahre, die mich bedrücken. Es ist... Tag für Tag habe ich mich bemüht zu vergessen. Seit wir uns kannten, hatten wir immer füreinander gelebt. Noch als Studenten im letzten Studienjahr hatten wir geheiratet. Wir lebten in einem möblierten Zimmer, beide mit wenig Geld. Wir hatten oft Hunger, aber wir waren glücklich. Und dann kam die Arbeit, der Erfolg. Momente der Freude, Momente der Angst. Das ganze Leben lang waren wir immer vereint, immer zusammen gewesen. Ich hatte ihn am Morgen verabschiedet. Er war ganz aufgeregt. Er ahnte die bevorstehende Entdeckung. Ich kam eine halbe Stunde später zur Ausgrabung. Die Arbeiter waren an dem Tag nicht da. Ich stieg ins Grab hinunter und fand ihn auf dem Rücken liegen. Das Gesicht verkrampft in einem Ausdruck des Schreckens. Sie kamen zu dem Schluss, es sei ein Infarkt gewesen. Aber für das Giftgas in seinen Lungen, dafür hat man nie eine Erklärung gefunden. Eine unerklärliche Nachlässigkeit, wenn Sie mich fragen. Und jetzt verlangen Sie von mir, da wieder hinzugehen, das wiederzusehen. Mein Gott, aber wie? Wie? Es tut mir aufrichtig leid, Madame. Oh, entschuldigen Sie diesen Ausbruch. Es ist spät. Und ich bin müde. Ich würde mich gerne zurückziehen. Khadija, meine Haushälterin, müsste morgen aus London zurückkommen. Nach so vielen Jahren fühle ich mich zum ersten Mal wieder erregt wie damals. Würden Sie mir die Freundlichkeit erweisen, für diese Nacht mein Gast zu sein? Madame! Lassen Sie uns dieses Gespräch morgen früh beim Frühstück beenden. Einverstanden? Mit Vergnügen, Madame Oskarovna. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wir haben noch nie Gäste hier gehabt. Sie sind der Erste. Also kommen Sie, Julia. Ich zeige Ihnen das Haus. Alhamdulillah. Gott sei Dank, ich finde Sie wohl auf, Madame. Ja, willkommen daheim, Khadija. Wie war die Reise? Es ging. Ich erzähl's Ihnen dann. Und wie geht's deinem Vetter Hassan? Och, er ist dick geworden. Zu viele Süßigkeiten. Er ist nicht umsonst Ägypter. Ja, und die Kinder? Och, die sind auch gewachsen. Zwei richtige kleine Teufel. Ah, jetzt komm, jetzt setz dich ein bisschen. Du wirst doch müde sein. Oh, ich bin nicht müde, Madame. Aber ich hab's gar nicht abwarten können, wieder nach Hause zu kommen. Ich mache mir Sorgen. Ach je, wieso machst du dir denn Sorgen, hm? Allah ist mein Zeuge, dass ich die Wahrheit sage. Auf der Hinfahrt im Zug ist ein Mann immerzu im Korridor hin und her gegangen und vor meinem Abteil stehen geblieben. Ja? Und weiter? Ich habe ihn zuerst nicht weiter beobachtet, es war so voll im Zug. Aber dann in London. Jedes Mal, wenn ich irgendwo rauskam, war er wieder da. Und sobald er kapierte, dass ich ihn bemerkt hatte, war er nicht mehr zu sehen. Bist du sicher? So sicher, wie ich geboren bin. Ich habe die Probe gemacht. Er war jedes Mal hinter mir. Ich bin nicht mehr allein ausgegangen. Merkwürdig. Obendrein war er Ägypter. Woher weißt du denn das? Bei der Abfahrt auf dem Bahnhof habe ich ihn wiedergesehen. Hassan ist mir Zeitungen holen gegangen und da hat er sie sprechen hören. Da sind drei Ägypter, hat er gesagt. Einer von ihnen war auf der Rückreise die ganze Zeit in dem Abteil neben meinem. Und er ist mit mir ausgestiegen und dann ist er verschwunden. Ich bin ganz sicher, sie haben mich immerzu beobachtet. Tja, das müssen wir Julien sagen. Wem? Julien Berthomieu. Ich habe ihn in diesen Tagen kennengelernt. Wo? Na hier. Sie haben ihn hier empfangen? Mhm. Wollen Sie sagen, Sie haben ihn ins Haus gelassen? Ja, Julien war ein Schüler meines Mannes. Ach, dann könnten Sie ihn schon. Mein Mann hat oft von ihm gesprochen. Was hat er hier gewollt? Khadija, vielleicht werden wir bald verreisen. Verreisen? Wohin denn? Nach Ägypten mit Julien, um die Ausgrabungsarbeiten wieder aufzunehmen. Nach Ägypten zurück? Nach dem, was dort passiert ist? Um Himmels Willen, Madame. Nein, nein, nein, nicht nach Ägypten. Der Fluch hat uns schon einmal getroffen. einmal fuhrt. Er kann ja nicht einfach verschwunden sein. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, Khaled. Aber Selim hat uns einen ganz schönen Haufen Kohle versprochen. Da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen Geduld aufbringen. Geduld. Geduld. Ich hab satt, meine Zeit zu vertun. Erst mit diesem albernen Doktor, dann in London mit der Alten und jetzt mit diesem Jüngelchen, das offenbar schlauer ist, als es aussieht. Was willst du denn machen? Diesmal machen wir es auf meine Art. Wir dürfen in keiner Weise auffallen. Wir fahren zum Haus der Oskarovna. Du wirst schon sehen. Unsere Etappen, Ulfried. Raus aus Kairo, raus aus dem Krach, wie du gesagt hast, den Nil hinunter. Es ist immer ganz gegenwärtig. Ja, Lieber, ich höre es, als ob du hier wärst, um es mir zu sagen. Dieser Julien, du bist es gewesen, Ulfried. Dorthin zurückkehren, um uns dort wiederzufinden. Um uns... Herein? Ihr Tee, Madame. Danke, Khadija. Wie spät ist es? 21:15. Brauchen Sie noch etwas, Madame? Nein, danke. Gute Nacht, meine Liebe. Gute Nacht, Madame. Madame. Madame. Was ist passiert, Khadija? Unten im Arbeitszimmer, glaube ich. Still! Jetzt rühr dich nicht. Mach keinen Lärm. Soll ich Licht anmachen? Ja. Komm, wir gehen mal nachsehen. Nein. Nein, er ist nur verletzt. Ein Einbrecher. Rufen wir um Hilfe. Aber das ist ja Julien. Was macht der denn hier mitten in der Nacht? Wie ist der hereingekommen? Komm. Madame. Er blutet ja, Madame. Komm, komm. Jetzt hilf ja, mir doch. Ich helfe dir schon. Mach hier. Doch. Jetzt sei doch weg. Ich will ihm die Jacke ausziehen. So. So. Doch das Hemd. Siehst du, wir müssen das Blut stoppen. Ja. Madame. Ja. Oskarovna, es tut mir so leid. Ich werde es Ihnen erklären. Ich. Er ist ohnmächtig geworden. Lalalala. Wer mag das sein? Um diese Zeit. Ich bin's, Madame Oskarovna. Sie sind mir gefolgt. Ich habe Ihnen wichtige Dinge mitzuteilen. Ich habe bemerkt, dass ich überwacht werde. Von wem? Von zwei Individuen, die mir immer im Auto folgen. Da habe ich mich versteckt. Dann ist einer von ihnen über die kleine Mauer gestiegen, ist zum Fenster raufgeklettert, hat das Fenster eingeschlagen und ist hier reingeschlüpft. Ich hatte ihn aufgelauert, ich hatte ihn schon gestellt, hat auf mich geschossen, ist durchs Fenster geflohen. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Ich habe Schüsse gehört. Ach, was ein Glück, dass Sie gekommen sind, Herr Doktor. Hier sehen Sie. Was ist passiert? Genau weiß ich es nicht. Aber er ist verletzt. Versuchen Sie mal, Ihren Arm zu bewegen, ja? So, tut das weh? Nein, ich bin noch ganz benommen. Bevor er geschossen hat, hat er mir ein paar Faustschläge verpasst. Der Unterkiefer ist ganz taub. Ja, die Kugel hat sie nur gestreift, ganz oberflächlich. Ich verbinde das gleich und gebe Ihnen später eine Spritze. Oh, yeah. Und nach einem guten Schlaf werden Sie sich morgen wieder fast wie normal fühlen. Aufmachen im Namen des Gesetzes! Oh, die Gendarmerie? Das ist der Kommandant. Ja, mach ihm auf, Khadija. Madame Askarovna, meine Verehrung. Sie sind unverletzt, Gott sei Dank. Und Sie sind auch schon da, Herr Doktor, ebenfalls unversehrt, wie ich sehe. Darf ich vorstellen, Gendarme André Dupont. André, diesen Mann hier, sehen Sie sich den gut an. Kein Zweifel, Herr Kommandant. Das ist einer von Ihnen. Donnerwetter, Herr Doktor, und ich hatte Ihre Geschichte nie recht geglaubt. Jetzt haben wir wenigstens einen von denen. Das wird uns helfen, in dieser dunklen Angelegenheit ein bisschen klarer zu sehen. Junger Mann, Sie sehen, es hat keinen Sinn, Geschichten zu machen. Sie sind verhaftet. Herr Kommandant, Monsieur Bertonvieux ist mein Neffe. Er ist verletzt und noch etwas benommen. Warum wollen Sie ihn verhaften? Ja, Neffe? Ja. Dann hat Ihr Neffe aber sonderbare Gewohnheiten, Madame Oskarovna. Wieso musste er über die Mauer steigen und mitten in der Nacht ein Fenster einschlagen, um ins Haus zu kommen? Das ist nicht viel einfacher gewesen, durch die Tür zu gehen? Und wer sind dann diese beiden anderen? Ich lasse Ihr Haus schon seit einiger Zeit überwachen und André hat alles sehr gut gesehen. Sie haben mein Haus überwachen lassen? Wieso das denn? Ich wäre froh, wenn ich wüsste, was hier gespielt wird. Zuerst haben irgendwelche Leute den Herrn Doktor hier in einem Auto entführt und bedroht, weil sie irgendetwas über Sie, Madame, wissen wollten. Und jetzt dringt jemand nachts in Ihr Haus ein und schießt und verschwindet wieder. Allah schütze uns. Wer? Allah, Herr Kommandant Khadija ist Muslimin. Das wusste ich nicht. Ich hatte gehofft, den Anfang des Knäuels gefunden zu haben. Da sagen Sie mir, dass es Ihr Neffe sei. Auf jeden Fall, auch wenn es Ihr Neffe ist, gibt es noch viele Dinge zu klären. Und Sie müssen restlos aufgeklärt werden, Pablo. Der Doktor sagt, in ein paar Tagen kann ich den Verband abnehmen und mich schon fast wieder ans Steuer setzen. Das freut mich. Professor Duroc, der Direktor des Ägyptologischen Instituts an der Sorbonne, ist begeistert. Er erwartet uns in Paris, um die Einzelheiten der Unternehmung mit uns zu besprechen. Was hielten Sie davon, übermorgen Nacht hinzufahren? Warum nachts? Und warum so eilig? Hier habe ich keine Ruhe. Ich fürchte vor allem, dass Ihnen etwas passieren könnte. Ach. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, für diese Expedition interessieren sich seltsame Leute. Ich weiß noch nicht, was für welche, aber es muss da irgendeine Intrige geben, die gefährlich sein kann. Lassen Sie uns nach Paris fahren. Dann können Sie immer noch entscheiden, ob Sie lieber verzichten wollen. Aber Julien, glauben Sie wirklich, dass zwischen unserer Expedition nach Ägypten und dem, was in letzter Zeit hier passiert ist, ein Zusammenhang besteht? Ich bin ganz sicher. Ich begreife nur nicht, gegen welche Interessen unsere Pläne verstoßen könnten. Vielleicht gegen dieselben, die den Tod meines Mannes verursacht haben. Verzichten? Seien wir vorsichtig, Julien, misstrauen wir allem und allen. Wir fahren übermorgen Nacht. Wer ist da? Ich bin's, Monsieur Julien. Was machen Sie hier im Dunkeln, Khadija? Die Frage ist eher, was machen Sie hier? Warum sind Sie nicht in Ihrem Zimmer, in Ihrem Bett? Psst. Was suchen Sie im Arbeitszimmer von Madame? Darüber reden wir später. Machen Sie die Taschenlampe aus, bitte. Ich habe sie auf frischer Tatatat, Monsieur Bertomieux. Ich warne Sie. Ich werde nicht schweigen. Ich denke, Ihre Wachsamkeit wird uns noch sehr nützlich sein. Ach, denken Sie, was Sie wollen. Ich glaube kein Wort von dem, was Sie Madame erzählt haben. Seit Sie hier aufgetaucht sind, haben wir keine Ruhe mehr. Verschwinden Sie wieder, Monsieur Julien, wenn Sie nicht wollen, dass ich zum Herrn Kommandanten gehe und ihm die Wahrheit über die Geschichte mit dem Neffen erzähle. Khadija, Jetzt kommen Sie hierher ans Fenster. Kommen Sie! Sehen Sie? Der da an der Ecke, das ist André, der Gendarm. Der überwacht das Haus nachts, aber da. Da sind auch die beiden anderen, die mich gestern Abend verfolgt haben. Wer sind die? Was wollen die? Das will ich ja rauskriegen. Da schleicht einer an der Mauer lang zu André und der merkt es nicht. Verdammt! Verdammt, jetzt hat er ihn von hinten angesprungen! André! Ist er verletzt? Er atmet ruhig. Der Puls ist normal. Was ist denn das hier für ein Geruch? Das ist Äther. Sie haben ihn narkotisiert. Oh weh. Das Unglück ist über uns gekommen und der Fluch trifft uns von Neuem. Also, Herr Doktor, muss ich André noch einmal zu Ihnen schicken? Aber nein, Herr Kommandant. Wenn die Wirkung des Betäubungsmittels vorüber ist, dann ist alles vorüber. André ist jetzt wieder wohlauf. Wir sehen uns hier nach dem Essen im Hause von Madame Oskarowna. Wollen wir hoffen, dass es nach Ihrer Abreise hier wieder ruhiger wird. Jeden Tag kommen neue schlechte Nachrichten. Es empfiehlt sich vielleicht, Ihre Frau mitzubringen. Wenn Sie mit ihr ausgehen, fallen Sie weniger auf. Meine Frau im Haus von Madame Oskarowna? Ja. Ich fürchte, danach wird sie sogar dann noch reden, wenn man ihr den Mund zunähen würde. Stellen Sie sich vor, sie wird die einzige Frau aus dem Ort sein, die dieses Haus betreten hat. Damit hat sie bis zu ihrem Lebensende genug zu erzählen. Es war nett vom Doktor und vom Kommandanten und seiner Frau, uns Gesellschaft zu leisten, während sie ihr Auto holen gingen. Der Kommandant hat mich von André hinbringen lassen. Die Leute hier sind Ihnen sehr zugetan, scheint mir. Ja, das sind einfache Leute mit gutem Herzen. Aber was meinen Sie, was morgen für ein Gerede sein wird, wenn Sie merken, dass wir alle drei abgereist sind? Oh je! Glauben Sie? Ach, da bin ich ganz sicher. Alles in Ordnung, Khadija? Sitzen Sie gut da hinten? Sehr gut, danke. Wirst du ein bisschen schlafen können? Ich bin nicht müde, Madame. Wenn ich zu schnell fahre, sagen Sie es mir. Manchmal merke ich es gar nicht und drücke ständig aufs Gaspedal. Ach, fahren Sie nur, wie Sie möchten, Julia. Mir ist alles recht. Wollen Sie einen Schluck Kaffee, Madame? Ja, das wird mir helfen, wach zu bleiben. Wie gut das riecht. Kann ich auch was haben? Bitte sehr, Monsieur Berthomieu. Khadija. Nennen Sie mich doch einfach Julien. Wie Sie wollen, Monsieur Julien. Was machen wir jetzt? Fragst du mich? Du hast doch nicht auf mich hören wollen. Du weißt, die Organisation macht keine Scherze. Wenn du dich schnappen lässt, bist du erledigt. Ich würde meinen Hals wetten, dass Sie nach Paris wollen. Khaled, kannst du das Nummernschild da vorne erkennen? Warte mal. Jalla, das sind sie! Lassen wir sie fahren. Lassen wir sie ruhig fahren, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Wir folgen ihnen einfach und tun so, als ob nichts wäre. Die Frau des Kommandanten hätte mir wohl gern eine Unzahl von Fragen gestellt. Zum Glück hatte sie dazu gar keine Zeit. Der Doktor scheint mir dagegen sehr diskret zu sein. Er ist ein hochanständiger Mann. Ich finde ihn sehr sympathisch. Wann werden wir in Paris sein? So gegen 5, denke ich. Was beobachtest du da so aufmerksam, Khadija? Ein Auto, das uns schon eine ganze Weile lang immer im selben Abstand folgt. Ein Auto? Glauben Sie, wir werden verfolgt? Schon möglich. Aber das werden wir ja gleich sehen. Verdammt! Wir haben sie verloren. Wie verloren? Ja, ich sehe sie nicht mehr. Sie können ja nicht verschwunden sein. Vielleicht haben sie eine andere Straße genommen. Ja, welche denn? Wir sind doch an gar keiner Abzweigung vorbeigekommen. Sehen Sie noch was, Khadija? Nein, nichts mehr. War wohl falscher Alarm, das waren ganz gewöhnliche Leute. Vielleicht. Wie geht's Ihrem Arm? Tut er noch weh? Ist wieder ganz in Ordnung. Da sind Sie wieder. Da sind Sie wieder, Monsieur Julien. Ja, ich sehe. Jetzt versuche ich es mal mit langsam fahren. Khadija, passen Sie gut auf. Ich behalte Sie im Auge. Und? Kommen Sie näher? Nein, Sie fahren auch langsamer. Dann gibt's keinen Zweifel mehr, die verfolgen uns. Madame Oskarovna, und auch Sie, Khadija, halten Sie sich jetzt gut fest. Jetzt haben Sie uns bemerkt. Verdammt. Die brausen mit Vollgas davon. Ach, wenn die glauben, sie könnten uns abschütteln, täuschen sie sich. Schneller, Khaled. Noch schneller. Wenn wir sie aus den Augen verlieren, sind wir geliefert. Ich muss es schaffen, in eine Seitenstraße abzubiegen, ohne dass sie es sehen. Dann warten wir im Dunkeln, bis sie vorbei sind. Ich muss den Abstand noch mehr vergrößern. Ui! Schneller geht's nicht. Das ist aber schnell genug jetzt. Leider ist heute Nacht kein Verkehr. Wenn hier mehr los wäre, könnten wir sie leichter verwirren. Allah, schütze uns! Khaled, pass auf, die Straße ist glatt! Pass auf die Kurve! Die Kurve! Doch still! Nimm die Pistole und ziel auf einen Reifen. Und wenn er platzt? Pech für Sie. Wir haben es so gewollt. Und die Befehle? Hast du die schon wieder vergessen? Befehle. Dann was müssen wir doch tun, oder? Ich will mich nicht nochmal abhängen lassen. Wenn du dich nicht zu schießen raus, mach ich's. Die Kurve! Khaled, die Kurve! Was für eine beschissene Straße! Pass auf, Khaled, pass auf! Nein! Ich mach ihn auf! Madame Oskarovna, Julien und Khadija passiert. Wer von ihnen ist in den schrecklichen Unfall verwickelt? Das erfahren Sie im zweiten Teil dieses Hörspiels. Das Geheimnis der Palina Oskarovna. Archäologische Intrige in vier Teilen von Pier Alberto Marquet aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Die Rollen und ihre Darsteller waren Palina Oskarovna, Rosemarie Fendel, Khadija, Barbara Rattay, Julien, Matthias Hase. In weiteren Rollen Rudolf Jürgen Bartsch, Mohammad Bebudi, Rolf Berg, Gisela Claudius, Steffen Laube, Josef Quadflieg, Ilse Strambowski, Daniel Werner und Bruno Winzen. Technische Realisation Markus Hassler und Werner Jäger. Regieassistenz Katja Wingen. Musik Patrick Ehinger. Regie Burkhard Ax.